Nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Yes, herzlich willkommen bei einer Sendung Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Und heute exklusiv zu Gast Mafio. Moin, moin. Mafia, yeah. Als Alright. Erstes spielen wir aus aktuellem Anlass Freedom Fighters von Promo. Der aktuelle Anlass ist, dass jetzt offiziell geworden ist, dass der BGS mit Hubschraubern nachts auf der Suche nach Graffiti-Ridern ist. In Berlin bei einer Testaktion mit Wärmebildkamera wurden in einer Nacht bereits 8 Rider auf illegaler Tat ertappt. Denkt euch euren Teil. Peace. Check it. I'm here to give a voice to all the blurred faces, the ones who vandalize and disturb neighbors, the ones who go to court and get no legal aid, have no rights in society but to keep the evil paid, the ones that are outlawed, worse than Reno Reigns, and make the average Joe on the street, the man cleaner trains, the ones whose history y'all want to erase, no histories, no future, despair in their face, the ones who get beat up by police and toy cops, like my boys got, victims of boycotts, you claim they not political, but to me, the whole art form questions private property, a political crime of passion, this one is to my train bombing, train trashing. Freedom fighters in the streets, rock on. Fighting for freedom, writing for freedom. Hey, I represent the spray paint artists, I can feel your pain and hardships, I know you work in the graveyard shift, so you can keep that train yard hit, and no society hate our shit. In the yard, doing whole cars with no guards. If 5-0 show up, do throw up some popo's cars. Blow up the precinct if they put you behind bars. You smart, no heart for a system that hates you. Praise true masters like scene and face two. Amaze crews and do a one-man whole train. That'll bring fame to your name like John Coltrane. Disregard cold rain and bad weather, you better practice your letters, cause you gotta get better. Yeah, y'all get up, get out and do something. You can't sleep cause you wanna become king of bombing, equipped with bombing and the most fat caps, and a walkman with promos, fat rap. Freedom fighters in the streets, rock on. Fighting for freedom, writing for freedom. Hey yo, can tell you what you can do and cannot. Who can beat you down, smash your face and put on handcuffs? Who built the cage and who makes sure you stay in it? Can break the law, break your jaw and get away with it. Sets up trials and calling you a liar. Starts spying, preparing train yards with barbed wire. Represent the evil with no regret. Who forget about the people and what punishment we get? Inside jumping, electrified fences. It's throwing rocks at hidden camera lenses. It's getting more shitty to get up all city. Who is writing graffiti but never admit that they did it? It's discriminated and not told the truth. Who's affiliated to killers according to the news? Who goes by the name of Sewer Swapping Jace? Chaos side, heist, cake and obey. It's on the front line, fighting sodomite. Ayo, I gotta say peace to my peeps and all of my freedom fighters in the streets, rock on. Fighting for freedom, writing for freedom. I represent the spray paint artists, I can feel your pain and hardships, I know you work in the graveyard shift, so you can keep that train yard in, and fighters. If you're fed up with security guards who beat up writers, fed up with seeing your pieces get buffed. Police that's corrupting, leaders that bluff. Fed up with an unjust justice system. We gotta teach our young ones cuss the system. If you're fed up with the gun busts, cuffs and prisons, then let me see you pump up your fist, son. Listen, you hear the freedom chimes playing at the speed of rhyme, telling you to free your mind. Graffiti is a freedom crime, beautiful and revolutionary, suitable for revolutionaries. On that road seldom traveled by the multitude, remember this when the cops come to fuck with you. Freedom fighters in the streets, rock on. Fighting for freedom, writing for freedom. I represent the spray paint artist. I can feel your pain and hardship. I know you work in the graveyard shift, so you can keep that train yard here. And no society ain't our shit. And love can build their great starships. I know as long as your brain heart ticks, it's on your side, the creator sits. Hello, this is DJ Vadim. When I'm not drinking vodka or listening to my Beatles records, I'm checking out the Coast to Coast show, Germany, number one. At the beginning of this micro course in Russian, we're going to learn a few of the essential words and phrases, such as please, thank you, hello, and goodbye, that will establish you as someone who is polite and well-mannered. Someone who cares enough to make a small effort to communicate in Russian, even if you're limited to a relative handful of words and phrases. Let's begin. In Russian, the word for hello is Здравствуйте. Now let's practice that. Here is the term for goodbye. До свидания. If you are introduced to someone, even if it's in English, it will be polite to greet that person in Russian. Здравствуйте. And it will be polite to say goodbye in Russian. До свидания. The word for please is пожалуйста. The last of these polite words you should know is excuse me. Извините. Let's take a moment now to review the words and phrases you practiced in this section. Russian pronunciation is difficult for most Americans, so the more practice, the better. Repeat each word or phrase as you hear it. Alright, nach dieser kleinen Einführung, stellt euch mal vor, Jungs. Yo, Mike Fires am Mike, und zwar von Mafia, neben mir sitzt Ghostmaster. Bläh, bläh, bläh. Yeah. Yo, mein Name ist Tommy Lowe, ich bin der Produzent für den Ganzen, und ihr hört jetzt, glaube ich, mal was von Mafia, oder? Wie sieht's aus? Oh, wir unterhalten uns erstmal ein bisschen. Na gut. Wo lebt ihr denn zurzeit, Jungs? Ich lebe in Leer. Ja, ich lebe auch in Leer. Ich lebe in Fries, ein kleines Dorf, aber ziemlich ruhig. Aber ihr kommt doch original aus Russland. Aus Russland, genau. Ich komme aus Omsk. Ich Novosibirsk. Yeah. Wann seid ihr nach Deutschland gekommen? Ich bin nach Deutschland gekommen, Mike Fire, 1994. Ich bin gekommen 1995. Yeah. Wart ihr von Anfang an in Leer? Oder wie hat sich das entwickelt? Nee, ich habe vorher gewohnt im Landkreis Kloppenburg. Ist nicht weit, da ist Friseute, ist nicht weit weg, also wie gesagt, Kloppenburg. Ich war früher in Bayern. Yeah. Ja, das kennst du, glaube ich, auch, ne? Ganz gut, ja. Und dann bin ich mit meiner Mutter hingezogen. Und bevor wir den ersten Ton von euch spielen, bitten wir euch kurz zu erzählen, wie ihr denn zum Hip-Hop gekommen seid. Oh. Ja, wir sind jetzt zum Hip-Hop gekommen, natürlich irgendwie durch irgendwelchen Rapper, ne? Ja, ich hab angefangen Rap zu hören, also Hip-Hop-Rap, wann war das? Irgendwie mit 14? 14, 15 so. Halt, was kam damals so? Die ganzen Sachen von Wu-Tang, Tupac, B.I.G. Gott, was weiß ich, kann ich nicht alles aufzählen. Auf jeden Fall durch die Leute bin ich irgendwie drauf gekommen und so, und seitdem habe ich Musik gehört und jetzt seit einer Zeit mache ich auch selber Musik. Ja, ich habe schon früher Musik angefangen zu machen, also Keyboard lernen gespielt. Und ja, danach durch meine Freundin sozusagen. Wie war das bei dir, Tom? Erzähl. Ja, also bei mir ging schon ganz früher los. Ich habe mit einem Kollegen vor circa, wann war das, 4 Jahren oder so ein kleines Studio aufgebaut mit ein paar Sachen, so Plattenspieler, Sampler, Computer, Soundcard und so. BMC, da haben wir uns früher kurz was aufgebaut, so ist leider in die Brüche gegangen. So. What Comfort? Ja, danach bin ich an die SFT, Schule für Tontechnik in Wuppertal gegangen, habe da ein bisschen gelernt letztes Jahr, das war für 1,5 Jahre war das. Ja, und jetzt mache ich halt Musik mit denen. Ich habe andere Projekte noch nebenbei am Laufen mit anderen lustigen Rappern. Ein gefragter Mann. Ja, und ich weiß gar nicht, wie ich zu Musik gekommen bin. Also ich bin schon ewig dabei, würde ich mal sagen. Oh. Easy, dann hören wir jetzt mal rein, ne? Auf ist der Beat jetzt von dir? Nee, das fast alle Beats sind von Ghost Master, so, aber die gehen dann noch alle durch meine Hände. So. Ich runde die ganzen ein bisschen ab. So. Okay. Oh. Hören wir mal rein. MAF. Задевает, заставляет на концерты ходить, друзей с собой водить. Огонь хип-хоп не тушить, пламя дальше разводить, всех зараза заразить. А тем, которым тут не быть, их надо срочно заглушить, их продукт остановить и заставить рэп учить. То, что надо долго рыть, чтоб солдатам в теле быть. Надо правду говорить, все законы соблюдать и никогда не нарушать. А если сделал, будешь знать, и ты не сможешь убежать, будешь сразу получать, перестоять. Это значит, ты не катишь, ты сидишь, теперь и плачешь, знаешь, что этот трэп тебе не скачет. МАФ, йо-йо, наносит удары, как братья Кличко. Это наш стиль свое, и это еще не все. Вы хотите знать, мы кто? Мафьо, мафьо. МАФ, йо-йо, наносит удары, как братья Кличко. Это наш стиль свое, и это еще не все. Вы хотите знать, мы кто? Мафьо, мафьо. Проверяй. Кто нас слышит, уважает, а кто знает, понимает. Наши темы впечатляют, стиль любого задевает. Это мафия, встречайте, кто готов сигнал давайте. А кто за лупу, не прощайте и пощады не ожидайте. Лучше сразу вашу фразу, вы не так смывайте. Ноги в руки убегайте, в это все вникайте. Что мы не такие, как вы, мы и не ваши враги. Мы просто свои, русские земляки, настоящие бойцы. Смотри, мы двое с конвоя, йоу, только что с боя. В руках микрофоны, слова как патроны, тут наши законы еще хуже, чем в зоне. Для вас это значит собаку на цепь. Йоу, честно, не бред, площадка как море. Фанатов пля моря, на сцене мы двое. Не ищем покоя, пока есть еще воля. Мы пишем, мечтаем, наш талант проверяем. Микрофон подключаем, на запись нажимаем. Под бит рэп читаем, в студии зависаем. Готовые шедевры на альбом отбираем. А те, кто с нами рифмовали, не туда попали, свою честь потеряли и навсегда пропали. Показали, что таким не вникать, что на сцене все надо знать и по ебалу получать. Когда тебе молчать, скажу тебе одно, говорю тебе в лицо, тебе в рэпе не искать. Так что отставай, понимай, Big MC здесь и все кидает. Ты как деп-деп, не подходишь в рэп и опять М.А.Ф. Йо-йо. Наносит удары, как братья Кличко. Это наш стиль свое, и это еще не все. Вы хотите знать, мы кто? Мафио, мафио. М.А.Ф. Йо-йо. Наносит удары, как братья Кличко. Это наш стиль свое, и это еще не все. Вы хотите знать, мы кто? Мафио, мафио. Это будущее всего, начиная с одного, попадая в рэп-дупло, оставляя стиль свое. Теперь вопрос, это кто? Мафио, мафио, М.А.Ф. Йо-йо. Это будущее всего, начиная с одного, попадая в рэп-дупло, оставляя стиль свое. Теперь вопрос, это кто? Мафио, мафио. Alright, Mike Fire, dann erzähl den Leuten mal bitte, die kein Russisch verstehen, leider, worum es sich in deinen Texten so handelt, die es auf dem Album dann zu hören gibt. Ja, es ist halt vielseitig, ne? Fangen wir an bei dem Track, der gerade gespielt wurde. Der Track handelt sich, das ist eine Biografie, Mafio, halt vom Stil her und von den Punchlines, halt, also der Track sagt aus, halt, was für eine Musikrichtung wir machen sollen. Der ist der zweite Track auf dem Album drauf und wie gesagt, das sind halt harte Texte, so nach vorne gehende Texte, so ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so tief jetzt eingehen, so allgemein die Tracks, ich habe 3 Solo-Tracks noch auf dem Album drauf, ist, ein Track ist, ist eine Story, so hatten wir mal einen Abend gut erlebt, durchlebt sozusagen, haben wir mal gesprüht und erwischt worden und bla bla bla halt, ne? Ja, und dann habe ich noch einen persönlichen Track, sehr persönlichen Track und was war der andere noch? Und ja, wie gesagt, verschiedene Sachen so. Sagen wir mal so, hier Ghost Master kann auch nochmal dazu sagen, so. Mir fällt momentan nicht viel ein. Also mein Teil ist, wie soll ich sagen, noch 9 mm. Noch aggressiver als die meisten Lieder. Ich schreibe immer über Zukunft, also über das Leben, so wie das halt ist, ne? Keine Ausbildung, kein Job, kein Geld, ne? Das Leben ist scheiße. Ja, genau, und das, darum geht's halt in meinen Texten meistens. Yeah, yeah. Okay, wir sollten mal kurz erwähnen, dass am Freitag, den 15.04. im Jutz Leer, die Mafio Record Release Party stattfindet. Auf jeden Fall. Und ich denke, das werden wir heute Abend alle hin. Noch öfters mal durchsagen. Rein. Und zwar, ihr zahlt 7 Euro an der Abendkasse, das ist auf jeden Fall ein fairer Preis. Yeah. Und für die Leute aus Emden oder sonstigen Städten, am Freitag fährt die Nachteule. Also die Ausrede, man würde nicht mehr nach Hause kommen, zählt auch nicht. Yeah, yeah. Genau. Und ihr werdet supported von KMX Sounds und Prala Dan. Prala Dan aus Dan. Sambo. Ja. Dan. Sambo. Dan Dan. Yeah. Jo. Ja, wie gesagt, KMX, die haben uns unterstützt, die machen im Moment oder haben für uns das Mastering auch gemacht, so sind eigentlich ziemlich fitte Jungs. DJ Climax. DJ Climax, genau, KMX Sounds, nochmal gesagt, www.kmxsounds.de. Hammerseite, fetter Design. Ja, auf jeden Fall, da kann man sich auch ein paar Sachen runterziehen und mal reinhören und sowas. Und ja, die kommen am Freitag auch und werden ein buntes Programm präsentieren. Da sind mit dabei sind R&B-Acts, deutsche Acts, englische Acts, also die Ausrede zählt auch nicht, von wegen, da wird einem nichts gefallen, weil da ist alles am Start, was Hip-Hop und R&B zu bieten hat, auf jeden Fall. Ja. Und die haben noch einen Remix gemacht für? Ja, für Gangster, jetzt neuerdings, die ist auch mit auf der Single-Auskopplung drauf. Der mit und dem DJ Premier, ne? Ja. Ja, wie gesagt, so, wir hören gleich auf jeden Fall mal ein bisschen was von KMX und von Prala Dan und die sonst noch alle am 15. am Stizzo sind. Was sollen wir denn spielen? Spielt Nummer 1 gleich mal. Rhymes, die das Leben schreiben. Puh. sind Rhymes, die das Leben schreist, Leben schreist. Go mainstream, der erste Tag, an dem ich frei bin, ist mein Todestag. Dass ich das mal sag, liegt daran, dass ich mein Leben nicht mag. Ich will nicht mehr vom Leben als selbst zu entscheiden, was gut für mich und meinen Lebensstil ist. Ich will die volle Kontrolle über alles, was mich betrifft. Und das, solange ich lebe und noch Zeilen von mir gebe. Ich hab keinen Bock auf Regeln von Menschen, die mich nicht kennen. Leg mich am Arsch, ihr Wichser, und fang nicht gleich an zu flennen. Ihr habt doch eigentlich genug mit euch selbst zu tun, um beurteilen zu können, was das Richtige ist. Ich stopp das und rock euch Idioten, wenn ich schieße mit Brecher-Rhymes und dumm Beats, bis die Wackness am Boden liegt. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free, finally free. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free. Today it was my last day, then I was shaving in my bedroom, and I'm drinking a beer like a bum in the ghetto alone. And the only film that I have is my shadow. Oh Lord, send me an angel to rescue me. My life is so terrible that I feel that the devil cannot see. Them junk in my soul, Georgia is always by my side. And she won't that I can't really control me life. Out of this darkness, finish the badness, and finding a way to make a family. I know that it's not easy, but it is my last chance to protect my last journey. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free, finally free. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free, finally free. Finally free. Vielleicht bin ich kein Genie, kein Star und auch kein Firmenchef. Ich bin ja nicht mal wach von 12 und Grund genommen ist mir das nicht. Stehe nicht auf Arbeit, Stress und Schinderei. Ich lebe mein Leben wie ich will. Warst du schon dabei? Bei so vielen kann man sehen, wie sie still zugrunde gehen. Und deshalb kann ich nicht verstehen, sie unternehmen nichts dagegen. Ich entgegen sie mein Leben als eine Chance, sie zu beweisen, zu begreifen, seinen Weg selbst zu entscheiden, darauf zu scheißen, ob die anderen das gut heißen. Denn so viele können nicht unterscheiden zwischen Kunst und dummen Beiden. Lass mich nicht verleiten von Gezeter und Geschrei. Selbst mich auf mein Sofa, schließ die Augen und bin frei. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free, finally free. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free. Wahrscheinlich bin ich verdammt bis in die Ewigkeit, denn ich will nur Freiheit, die ich weltweit nicht ausleben kann. Denn ich ecke immer wieder an. Freiheit heißt für mich, das zu tun, was immer ich will. Amok zu laufen, alles zu zerfetzen und zu zerstören wie Kill Bill. Auf dem Sofa zu chillen, mehr zu rauchen als Cypress Hill. Ganz egal. Ich tu nur das, auf was ich Liebe hab, für was ich Liebe hab. Was ich zu überbieten vermag. Denn ich ersticke in eurem Alltag und werde nachts von absurden Albträumen geplagt. Stoppt es und rock euch Idioten, wenn ich schieß mit Brecher-Rhymes und dumm Beats, bis die Wackness am Boden liegt. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free, finally free. This is the only way to be finally free. I asked ya, but he don't listen to me. This is the only way to be finally free. Finally free, finally free. Finally free. Alright, das waren die Rhymes, die das Leben schreibt, von KMX Sounds. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland alle 14 Tage. Und heute unser Special Guest in der Sendung, Mafio aus Leer. Wie gesagt, die bringen jetzt diese Woche ihr neues Album heraus. Wie heißt das Album eigentlich? Muy Zdes. Was bedeutet das? Wir sind da. Alright. Am Freitag Release-Konzert im Jutz in Leer. Kommt alle vorbei, sonst verpasst ihr was. Yes, was habt ihr denn so noch für Ziele in der Zukunft? Ich meine, ihr habt jetzt das Album fertig, jetzt geht's weiter. Ziele haben wir jetzt so, wir machen das jetzt mal fertig. Wie gesagt, wir wollen ein Studio aufbauen und dann ein paar Projekte nebenbei führen und mal gucken, was sich dabei ergibt. So. Und viele Auftritte natürlich. Ja, viele Auftritte. Auf jeden Fall. Das sowieso. Einfach die Menschenmenge bewegen. Ihr habt auch noch mit einem Freund zusammen extra ein eigenes Label gegründet, Upset Records. Yes, das ist von Mr. Argon. Der hat so das ganze Finanzielle jetzt unterstützt die letzte Zeit so und vor allen Dingen mit den Plattenpressen und hat ziemlich viel geregelt und so und sind auch ziemlich stolz auf ihn. Yeah. Yes. Ja, Ghostmaster, du machst die Beats. Was für Equipment benutzt du? Cubase, Computer, Maus und Tastatur. Keyboard und Tastatur. Und das war's. Samplest du oder machst du alles? Nee, ich spiele selber alles ein. Okay. Also von der Drum Bass bis runter bis zum Piano, Bassline, alles. Das heißt, du sitzt am Anfang vom leeren Arrangement und. Ja, und dann geht's irgendwie los. Ja, das ist fett. Geil. Yes, wir hören uns jetzt einen der Solo-Tunes von dir an. Kannst du kurz erzählen, worum es da geht? Ja, also da geht's um ein kleines Kind und um seine Mutter. Und das kleine Kind spielt mit dem Messer in der Küche. Und irgendwann stirbt das halt, weil die Mutter, die passt nicht auf ihn auf. Und die Botschaft ist halt, dass uns, also jedem Menschen passiert was im Leben, was Schreckliches, ne? Bloß die Frage bleibt dann, wieso immer ich, ne? Also jeder Mensch fragt sich, warum ich, ne? Aber das Leben geht halt immer weiter. Hey, yo. Я рисую картину черно-белым карандашом. Как ребенок играется с ножом. Смерть держит его жизнь, но он не понимает, что в ее руках она как лед тает. В зале заорала мать, положи на место. А ему наплевать, уж очень интересно. Сначала он пытался отбелить столу ножку, потом взял и покорябал всю ложку. Но этих испытаний оказалось мало, и он начал на куски мелко резать сало. А мать все болтала по телефону, приглашала в гости ебаного Вову. Тем временем ребенок ножом провел по горлу и от щипящей боли скривил морду. На полу появились капли крови, а он тихо молча на полу сидит. В глазах потемнело, и он попытался встать, но он не смог, не смог даже заорать. А мать все болтала с этим идиотом. Хули муж умер, а ей ведь охота. Я ребенка не слышу, я схожу, посмотрю. Вовочка милый, я тебе перезвоню. Положила трубку, встала, пошла. Саша, ты где, сука? Иди сюда. Когда она зашла на кухню, было уже поздно. Спасти маленького Сашу было невозможно. О чем нам говорить? Это грустная история. У каждого в жизни случается горе. Но жизнь продолжается, остается пустота. И печальный вопрос, почему именно я? Leg los und sag let loose, bevor ich die get use und Matthews track use und als brech wie Cashews. Jeder Track panzert mich, Impact der Panzer trifft, denn ab jetzt herrscht Krieg, der Biss ist Rap unter Spannung wie Bizeps. Dir fehlt Feedback, ich bring den Beat back, oh Luft in dein Brustkopf fliegt weg. Es ist die Rap und zu tief für deinen lieben Track. Ich will Schluss machen, den Frust packen, Druck schaffen, um mich zu entladen wie Schusswaffen. Ich rap einen Satz, schreib Kraft, Reim, Hass, bevor es umgeh wie Bypass. Mein Text kommt an, hält fest, deine reißt ab, Rap beißt glatt, mein Kind treib ab. Ich leg Hight ab und schreib Fight Club in dieser Scheißstadt. Light ab und schreib was Dunkles, umreiß es wie Grundriss. Die Kunst ist zu reimen, wie wenn ich Wilsig in den Mund spritz. Gießen ist die Note, ich treib's bunt, Bitch. Alles reimt um dich, doch da jeder rund um mich umlicht. Denkst, was Waffen und nicht mein Mund spricht. Dein Kinder-Rhyme malt's aus wie Buntstift, meiner vermummt und bumst dich. Ich leb hier mit Stress wie Midwest, alles Inzest. Gießen das Game und ich fist es. Ich hab Bock auf Chin-Checks, 45 Grad, Knockout, Kind-Raps. Knockout, Kind-Raps. Das ist the real shit, this is the real shit. This is the real shit. Wir bringen den Track um, alles sucht Deckung. Deine Crew los und verflucht die Magnum. Ihr seid verletzt und weg und werdet smack vom Spektrum. Du kriegst dein Brett und was dein Headfett wegbombst. FAK, Sash One, der Rest leckt Dreck, Jungs. Pro Offensiv, Kontradeckung. Wir bringen den Track um, alles sucht Deckung. Deine Crew los und verflucht die Magnum. Ihr seid verletzt und weg und werdet smack vom Spektrum. Du kriegst dein Brett und was dein Headfett wegbombst. FAK, Sash One, der Rest leckt Dreck, Jungs. Pro Offensiv, Kontradeckung. Ich komm auf Beat, wenn ich aus dem Audi auf Raudis drauf schieß. Meine Faust siegt, wenn ich mit Rhymes draußen tausend rausziehe. Mit Faustteams, solange bis deine Crew plus Deckung auffliegt, bin wie Saudis, weil wenn ich einen Tower seh, einfach drauf flieg. Sash One, der Wax mit sechs verhexten Texten auszieht. Ich glätte deinen Part, also lass dein Gesicht gleich aufbielen. Du brauchst viel, rauchst viel, von Dope und Ganja. Vergisst du Flow und wirst von mir geblättet wie vom Panzer. Ich burn wie Brandmalen, mit gleichen Silben, in der hohen Anzahl. Dein Flow ist ganz zahm, wenn ich im Slum mit deinem Blut an der Wand mal. Und dankbar, bist du Pong, wirst geformt von der Pumpgun. Ich bin Sandmann und leg abends um 7 beim Töten Hand an, statt am Anfang und rip mit Lines, Fakes in der Vergeltung. In meinem Feldzug spit ich gratis und lass das Geld ruhen. Kill Leute, die's Vergelt tun und an ihrem Text nix selbst tun. Muss nach Help suchen, wenn ich hier zusammen mit Fake auf Tracks loop. Wir bringen den Track um, alles sucht Deckung. Deine Crew los und verflucht die Magnum. Ihr seid Verletzung, weg und werdet smackt vom Spektrum. Du kriegst dein Brett und was dein Headfett wegbombst. FAK, Sash One, der Rest leckt Dreck, Jungs. Pro Offensiv, Kontradeckung. Wir bringen den Track um, alles sucht Deckung. Deine Crew los und verflucht die Magnum. Ihr seid Verletzung, weg und werdet Smack vom Spektrum, du kriegst dein Brett und was dein Headfett wegbummst. Der FAK, Sash One, der Rest leckt Dreck, Jungs. Pro Offensiv, Kontradeckung. Ja, und jetzt hören wir. Haben wir gehört. Jetzt haben wir gehört, stimmt. B-Komplex mit 45 Grad, Knockout Kind Raps. Yes, du wolltest noch eine Party durchsagen? Ach ja, am 22.05.2005 haben wir eine Party noch in ähnlicher Besetzung wie am 15. im Jut. Nachtwerk. Mit KMX im Nachtwerk in Wuppertal ist das. Wer also Bock hat hinzukommen, kommt einfach hin. Genau, das wird genauso heiß. Also eine Frage interessiert mich noch wirklich. Ich habe euch auch schon, einmal habe ich euch schon gesehen in Leer, im Jut und da hat sich mir immer die Frage gestellt, ihr steht da und rappt auf Russisch vor den ganzen deutschen Leuten, die euch nie verstehen. Wie fühlt sich das denn an? Scheiße. Ja, genauso wie ich sage, ist scheiße halt, dass dich keiner versteht. Also nach dem Konzert kommen Leute an und geben uns die Hand, boah, das war richtig gut und so. Ich meine, das inspiriert mich auch, dass Leute kommen und das ist gut so, aber die verstehen halt nicht den Inhalt und der Inhalt ist natürlich noch das Beste, so der Kern der Sache sozusagen. Ja, so ist das. Aber mal gucken, es geht ja immer weiter. Wir bringen es schon bei. Könnt ihr nochmal genau durchsagen, wo es dann die CD zu beziehen gibt? Das ist einmal in... Jetzt muss ich kurz nachdenken. So. Upset Records. Einmal auf der Seite Upset Records, aber die ist noch nicht fertig, aber das wird dann irgendwie laufen des nächsten Monats oder diesen Monats und dann kann man das noch in Leer, kann man in Leer die CD kaufen und zwar bei T-Store, das ist in der Fußgängerzone und dann einmal Bücherei Plänter und einmal in Jutz, Jugendzentrum Leer. Ich glaube, das mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ja, natürlich in Oldenburg auch und ich weiß gar nicht ganz genau. Wie gesagt, das fällt mir gerade noch ein. Checkt es aus, geht einfach mit zum Konzert und zwecks den Infos im Internet könnt ihr dann immer unsere Website checken, www.coastradio.de, da wird das alles verlinkt sein. Yeah. Und hier die Upset-Seite ist einfach upsetrecords.de. Ja, genau. www.upsetrecords.de, genau. Oder, wer es nicht weiß oder nicht behalten kann, Upset Records, www.mafio.de geht auch. M-A-F-Y-O. Puh. Boom. Yes, dann hören wir jetzt noch einen Solo-Track, Nummer 5. Möchtest du was dazu sagen? Ja, es ist ein Solo-Track von mir, Mike Fire. Und zwar ist es ein persönlicher Track, so wie ich meine Texte schreibe, wie ich zu der Rap-Musik stehe und kam. Und wie gesagt, hört mal rein und kommt am 15. vorbei. We ain't got nothing else to fucking live for but hip-hop music. This shit saved my life. If I wasn't doing this shit, I would be either dead or fucking locked in jail, man. Duh. день за днем, год за годом пролетает века. Я не помню начала и не вижу конца. Уже столько я увидел за свои года, что не могу определить реальность для меня. Моя жизнь борьба, бесконечная суета, и в ней тону я от проблем до хуя. Я не знаю куда, ищу выход из тупика. Я беру карандаш и пишу эти слова, так как я думаю об этом всегда. Когда планирую дела, их довожу до конца, пока не достигну туда, там где свобода моя. В моих песнях вы узнаете все про меня, ведь это жизнь моя. Затачивать текста живыми, как никогда. Приношу я сюда чувства из самой глубокой глубины. Ведь это отражение моей души на белые листы под печальные биты. Я пишу мои стихи, вот мой голос цени. И все это пойми, что я для этого живу. И с этим помру, и с этим помру, и с этим помру. Да. Пускай все мои мечты тают как лед, но одна надежда есть, и это хип-хоп. Ведь в это я верю, и я делаю ход, не назад, а вперед, не закрывая свой рот. Пускай все мои мечты тают как лед, но одна надежда есть, и это хип-хоп. Ведь в это я верю, и я делаю ход, не назад, а вперед, не закрывая свой рот. It's real hip-hop music. Пускай все мои мечты тают как лед, но одна надежда есть, это хип-хоп. Ведь в это мы верим, и мы делаем ход, не назад, а вперед, не закрывая свой рот. Пускай все мои мечты тают как лед, но одна надежда есть, это хип-хоп. Ведь в это мы верим, и мы делаем ход, не назад, а вперед, не закрывая свой рот. Believe you see me rocking mics, rocking mics, rocking mics. Believe you see me rocking mics till I'm gray, till I'm gray. Okay, 15.04.2005. Jutz. In Leer. Yeah. Ihr hört Coast to Coast. Моя братва, голос давай снова. Я микрофон держу крепко. Где моя толпа? Давайте снова мы создадим опять такое время. Ведь мы знаем то, что наше время здесь. Голос давай перехвати, я не знаю уже что говорить. Я могу еще 3-2 часа. Давай, но давай, я хочу дальше, тебе давай передать, дальше. Да, ведь я знаю, что надо, да. Вот со мной диджей, с моим мадма. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вот так ритмует мафию. Только я смотрю вас. На стенку и вижу часы снова. 5 минут, да, мне надо быстрее сочинять. И я бегу туда-сюда, с угла да в угол. Просто я не говорю, я просто правду говорю. Когда стою, микро крепко в руках держу. Слышишь, да, братва, давайте поближе. Приходите сюда, 15 апреля мы будем тут. Мы будем тут. Йо, поднимите руки выше. Выше. Нам не мешают никакие крыши. Крыши. На земле горит огонь хип-хопа. Папа. Америка, Азия, Европа. Йо, 15-го. Поднимите руки выше. Нам не мешают никакие крыши. На земле горит огонь хип-хопа. Америка, Азия, Европа. А ну-ка, хопа, я опять смотрю. Вот мой флайер лежит. KMX Sound, Trala Dan, Bam, братан. Йо, микрофон в руках. Кнопочка раз, два. Я нажал опять, да, вот, да. Я стою, сочиняю ритмы на ходу, потому что я могу. Наушники на ушах. Я стою тут, вот пойми то, что мы останемся всегда, потому что мы верим в наш стиль. Русский рэп в Германии встал на ноги. И ты, пацан, теперь слушаешь и понимаешь то, что ты отстал от нас, потому что ты маленький пидорас, бля. И извини за это слово, но я говорю, потому что мне это надо. Я вот говорю то, что я хочу. Микрофон в руке, Ghost, где мои слова? Я знаю, вот, да, перехвати. Перехвати, да, перехвати. Только для вас сейчас, мафия. Только для вас. Приходите 15-го, Jutz Leer. Только для вас. Только для вас, русский рэп в Германии. Мы поставим на ноги. Вы еще не раз о нас услышите. Не раз, не раз, это только начало, это только начало. Братва, поддержите нас, идите с нами. Русский рэп в прямом эфире. Йоу, спасибо за внимание. Yeah, Mafio, live freestylin bei Coast to Coast. Und wir sind schon fast durch mit der Stunde. Und ich glaube, wir haben heute noch nicht so oft oder noch nicht genug oft durchgesagt, was am Freitag los ist. Am Freitag habe ich gehört, am 15.04. ist im Jutes eine Record-Release-Party von den Jungs, die ihr gerade freestylen gehört habt. Also, wenn es euch gefallen hat, kommt vorbei. Genau, wenn euch die drei Tracks, die wir gehört haben, gefallen haben. Ne, mehr haben wir gehört. Von KMX haben wir auch noch was von gehört. Ja, von KMX, die kommen auch alle am Start. Also es lohnt sich nur, für 5 Euro kann man da nicht viel falsch machen. Freitag, 15.04., 20 Uhr im Jutz in Leer. Und ich denke, ihr wisst alle, wie ihr nach Leer kommt oder wo Leer ist. Das ist ja hier mitten in Ostfriesland. Yeah. Also macht euch auf ins Jutz. Mafia, was ждёт? Yeah. Ja, wir sind soweit durch. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns. Coast to Coast, wieder in 2 Wochen, wieder 21 Uhr, hier auf Radio Ostfriesland. Hat uns viel Spaß gemacht, Mann. Danke. Ja, ihr seid immer willkommen. Yeah. Die Leute da draußen wissen jetzt, was geht. Mafio, Upset Records. Was kommt denn noch raus auf Upset Records? Upset Records, wir haben demnächst geplant, irgendwie mit Koba, falls ihr ihn ja kennt. Ja, und noch der Sängerin von den beiden, die bei denen im Outro mitsingt, wollen wir auch noch was machen. Julia. Alles klar. Gut, das war dann Coast to Coast für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir danken Mafio. Und wir danken euch. 15.04. Kommt alle vorbei. Wir warten auf euch. Ja, das war Coast to Coast. Adrian Bahn und Franz Hannemann sagen Tschüss. Peace. Peace.